Dem Bericht der südkoreanischen Zeitung Minplus zufolge erklärte das Kampfkomitee gegen die SAS-Stationierung in Songju am 5. August den Standpunkt, dass die Regierung und das Verteidigungsministerium nicht von der Überprüfung des Ortes für die Stationierung von SAS reden, sondern den Plan dazu aufgeben sollen. Weitere südkoreanische Medien wie News 1 und Newsis meldeten, der Kampf der Südkoreaner gegen die Umtriebe der USA und der südkoreanischen Baekhon-Regierung zur Stationierung von THAAD werde immer energischer entfaltet. Auch Lee Sang-man, Professor des Instituts für Fernostenfragen der Universität Gyeongnam und weitere politische Kommentatoren und Politiker meinten, dass sie der THAAD-Stationierung in Südkorea, die die Lösung der Frage der koreanischen Halbinsel schwieriger mache, nicht zustimmen können.